Sura 112 Al-Ikhlas, die aufrichtige Ergebenheit, offenbart zu Mekka 4 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, sprich, er ist Allah, ein Einziger, Allah, der Absolute, Ewige, Unabhängige, von dem alles abhängt. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, und ihm ebenbürtig ist keiner.